Dann kann es ja losgehen. Wir sind beim Nord-Süd-Gefälle. Es ist die Folge 55 und wie immer um diese Zeit sind wir Dotti aus dem Süden. Und Jörn aus dem Norden. Servus Jörn. Hallo. Na, wie geht's dir? Was macht das Wetter bei euch? Ach, es ist alles mit dabei. Also heute Morgen im Wetterbericht war die Rede von Sonne, Schnee, Regen und Sturm. Also ein wildes Potpourri gerade. Von ungefähr allem, was du brauchst, irgendwo zwischen 3 und 10 Grad. Mhm. Ja, so geht's bei uns auch. Und Schnee haben wir auch wieder gehabt, 10 Zentimeter ungefähr. Und so richtiges, so ein graubliges Zeug ist das. Also es ist fast so ein bisschen wie Hagelkörner zwischendrin. Und dann war wieder mal Sonne und dann kam der Wind von der Seite und gestürmt und gemacht. Also richtiges Aprilwetter und das mitten im März. Aber das hält euch nicht davon ab, euren Funkenturm noch abzubrennen, hoffe ich. Naja, eigentlich war das Funkenwochenende bei uns letztes Wochenende. Also da hatten wir dann am Samstag und Sonntag eigentlich die Termine für alle Funken. Aber viele sind auch abgesagt worden, wegen des schweren Sturms, der bei uns geherrscht hat. Und worauf du jetzt aber vermutlich anspielst, ist der Funken, der in Österreich stattfinden sollte, wo wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben. Mal kurz zur Erinnerung. Da sollte, ich glaube Vorarlberg war es, ein 58,5 Meter großer Funken entzündet werden und der sollte dann im Buch der Weltrekorde landen als Tallest Bonfire. Da gab es dann richtige Streitereien. Es gab dann auch eine Anzeige gegen den Bürgermeister, gegen den Verantwortlichen, weil nämlich die Umweltschützer gesagt haben, dass da zu viel Feinstaub entstehen würde. Und das sollte unterbunden werden. Das Ganze ist jetzt aber nicht zustande gekommen. Also dieser Funken soll jetzt angebrannt werden. Allerdings wurde er aufgrund der Wettervorhersagen auch verschoben und soll jetzt am 16. März abgebrannt werden. Und das Interessante ist, eigentlich ist die Funkenzeit am 15. März beendet und extra für diesen Funken wurde da nochmal eine Sondergenehmigung erstattet. Also da läuft einiges schief, finde ich jetzt mal. Aber was macht man nicht alles für 10.000 Besucher, die da erwartet werden zu diesem Spektakel? Ja, wieso muss das denn in dem einen Zeitraum nicht genehmigt werden und im anderen jetzt doch? Gibt es da den Weltfunkenrat oder gar das Funke-Mariechen, was da die Hand drauf hält? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist so festgelegt. Ich glaube, bei uns ist das, glaube ich, auch die gleiche Zeit. Und dass einfach, dass ein engerer Zeitraum gesteckt wird und da vielleicht auch eine gewisse Achtsamkeit auch herrscht, dass eben auch die Feuerwehren darauf vorbereitet sind und dann nicht wahllos irgendwelche Feuer angezündet werden, sondern dass man sich halt eben darauf konzentrieren kann, dass es genau in der Zeit eben solche Funken gibt und sonst nicht. Weil so mit dem normalen Mottfeuer hat das ja eigentlich auch nichts zu tun. Es gibt ja für Mottfeuer auch eine gewisse Zeit, wo man eben altes Laub und Gartenabfälle und so verbrennen darf. Aber die Funken sind da auch, glaube ich, auf ungefähr 2 Wochen oder 11 Tage so um den Dreh herum begrenzt. Mhm. Naja, also bei uns gibt es ja für die Biken immer nur einen ganz klar definierten Tag, der 21. Februar, und da wird auch nicht diskutiert. Mhm. Und woran liegt das? Was ist da der Hintergrund? Ach, das wusste ich auch mal. Das ist irgendwie, es gibt irgendeinen Tag im Jahreskalender, der das festlegt. An dem Tag ist das immer so. Aber hat jetzt nichts Religiöses zu tun? Das ist ja nichts, ist ja kein religiöser Brauch. Also das ist ja irgendwie gar nicht so lange mit den Biken, wie immer alle sagen. Also das ist wohl irgendwann im 18. Jahrhundert entstanden als Brauchtumsfest oder, wenn du so willst, sowas wie, ja, vielleicht auch tatsächlich schon eine frühe Tourismusmaßnahme. Mhm. Und das ist angelehnt an diverse heidnische Bräuche und da gibt es irgendwie diesen Bezug zum 21. Februar. Mhm. Und es gibt da ja immer so diese Legende um das Biekefeuer, dass also um diesen Tag herum die Männer von den nordfriesischen Inseln aufgebrochen sind zum Walfang und dass die Biekefeuer entzündet wurden, einerseits um die zu verabschieden und andererseits um den Männern auf dem Festland zu signalisieren, ihr habt freie Fahrt und wir brauchen Hilfe auf dem Hof. Ihr könnt jetzt kommen, so in dem Stil. Das ist widerlegt, also das ist einfach nur eine schöne Legende, die sich die Leute erzählen, aber ja, Nee, ich wusste das auch mal und vielleicht finde ich da auch nochmal eine Begründung, warum es der 21. Februar sein muss. Okay. Und dann können wir es in die Shownotes tun. Also bei uns ist es immer das Wochenende nach Fasching und Fasching richtet sich ja dann wieder irgendwie nach Ostern oder so. Wie läuft ja, das genau, wieder? Ja, genau. Du hast ja Ostern, also vor Ostern ist ja die Passionszeit, die Fastenzeit. Von Aschermittwoch weg bis Ostern. Genau, und dann musst du eben von, also es sollen irgendwie 6 Wochen sein, die du von Karfreitag zurückrechnest und dann kommst du auf Aschermittwoch. Das ist der letzte Tag oder der erste Tag von der Fastenzeit. Und danach richtet sich dann alles andere. So, genau. Start ist immer am 11.11. und dann geht es halt so lange, bis du, ich glaube, 6 Wochen oder 7 Wochen vor Ostern bist. Genau. Ja, und der Funken richtet sich dann wieder nach dem Fasching bei uns, aber es ist eben im Zeitraum von so, ich glaube, 9 Tage, irgend sowas. Also rein theoretisch könnten sie jetzt den Funken verschieben aufs nächste Wochenende. Ein paar haben das wohl jetzt auch schon vor. Es sind aber auch viele schon entzündet worden und das war dann ein sehr schauriger Anblick, weil der Winter wirklich reingestoben ist und alles verzaust hat und die Funken auch sehr weit getrieben wurden. Also es war schon teilweise gruselig. Und einer bei uns ist sogar angezündet worden im Vornherein. Und das ist so bei uns ungefähr so wie Maibaum aufstellen, dass die Maibäume vorher geklaut werden. Bei den gegenseitigen Gemeinden, so ist es bei uns auch der Funken. Die Möglichkeit, dass hier Funkenfeuer angebrannt wird, also dass sich dann fremde Gemeindemitglieder aufmachen, um in der anderen Gemeinde den Funken anzuzünden vorzeitig. Und in Obermeißelstein ist das passiert, da hat der Funken also vorab gebrannt. Allerdings haben die sehr, sehr schnell reagiert, haben ganz viel Brennmaterial wieder gesammelt und konnten dann den Funken trotzdem noch durchführen und ihre Hexe verbrennen. Ja, so war es tatsächlich auch in Husum. Ach was. Die Bieke in Husum hat nämlich 2 Tage vorher schon angefangen zu brennen. Also das ist eben genau wie du es auch beschreibst, kommt das hier auch schon mal vor, dass dann die Bieke vom Nachbardorf schon mal am Vorabend angezündet wird. Aber 2 Tage vorher, so sagte der Wehrführer, ist es grob unsportlich, weil dann halt, also ne, man weiß ja, so die Bieke ist sozusagen in Gefahr, dass sie angezündet werden könnte und dann stellt man halt vielleicht eine Wache auf oder ne, so dass da um das Risiko zu minimieren und das machst du halt am Vorabend, wenn überhaupt, aber nicht 2 Tage vorher und da kam morgens gegen 6 irgendwann der Alarm, so hier die Bieke brennt und die Feuerwehr konnte das aber schnell ablöschen und da haben sie nochmal ein bisschen Gestrüpp und Stroh und Heu haben sie nochmal hingefahren und tatsächlich trotz Löschwassers und Nieselregens hat es dann doch ganz ordentlich gebrannt und auch deutlich schneller, als ich erwartet hätte an dem Abend. Gibt es dann an dem Abend irgendeine Spezialität vor Ort, die man zu essen oder zu trinken bekommt? Also da vor Ort war jetzt einfach eine Wurst und eine Kreppbude, das hatte die Feuerwehr organisiert und es gibt natürlich was zu trinken und da ist eine Blaskapelle. Es werden auch Reden gehalten, die Bieke-Rede. Der Wehrführer hat noch gesagt, wenn übrigens jemand sein rot-weiß kariertes Feuerzeug vermisst, das könnte er sich bei ihm abholen, er hätte das dabei. Und traditionell gibt es dann Grünkohl. Das allerdings da nicht vor Ort. Da ist zwar ein Hotel in unmittelbarer Nähe, das auch ein Restaurant hat, aber das ist ja vor 5 Jahren abgebrannt. Da ist immer noch nicht so ganz klar, woran das lag. Also es ist ein technischer Defekt. Es gibt keine Spuren von Brandstiftung, aber die Versicherung und der Eigentümer sind dann noch irgendwie in der Verhandlung. Also es passiert da gerade nichts. Aber die Hotels und Restaurants in der Innenstadt in Husum, die haben dann eben so Grünkohl-Buffet und weiß der Geier, da kann man dann hingehen. Aber ich bin nicht so ein riesen Grünkohl-Fan. Oh, deswegen spare ich mir das immer. Ich bekomme hier unten nur keinen, das ist das Problem. Wir müssen immer ziemliche Verrenkungen machen, um an Grünkohl zu kommen. Dose soll doch gar nicht schlecht sein. Nee, nix. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, der muss schon frisch sein. Aber wir haben Connections zu Obst- und Gemüsehändlern und die besorgen uns dann immer auf dem Großmarkt ein bisschen davon. Also so eine Kiste von, herrlich, da könnte ich mich reinlegen. Ja, bei uns gibt es zum Funken immer Funkenküchle. Das ist dann so Schmalzgebackenes, was in Fett ausgebraten wird. Ist auch immer sehr lecker. Und ist halt natürlich auch sehr aufwendig vor Ort. Macht nicht jeder Funken, nicht jede Funkenveranstaltung sowas. Aber wenn ich das irgendwie mitbekomme, dass es das vor Ort gibt, dann gehen wir dort liebend gerne hin, ja. Aber dieses Jahr hat es uns nicht rausgetrieben. Das war mir alles zu uselig draußen und zu nass und windig. Hm. Na, also wir mussten ja fast, ne? Also das war ja Pflichtprogramm, weil wir unserem Gastini das noch zeigen wollten, diese nordfriesische Tradition. Mhm. Und dann haben wir uns da getroffen und ich wäre ja gerne nach Tönning gefahren, weil ich das dort ein bisschen stimmungsvoller finde. Das ist halt direkt da an der Hafenkante. Also der Hafen geht raus auf den Fluss, auf die Eider. Und da ist halt so eine Freifläche und dann kriegen die Kinder irgendwie Fackeln und die dürfen sie dann in hohem Bogen auf den Biegerhaufen schmeißen. Das sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus. In Husum übernimmt das die Jugendfeuerwehr, die dann so Spalier stehen vor der Bieke, stellen sich da auf und während die Biekereden gehalten werden, das ist auch immer ein ganz guter Zeitindex. Dann kriegt nämlich der Offizielle aus dem Rathaus, der sagt dann irgendwann schon von sich aus so, naja, die Fackeln brennen langsam runter, ich komme jetzt zum Ende. Und da ist natürlich, also da ist halt richtig viel los und es gibt da dann zur Biege überhaupt keine Parkplätze mehr, weil das Feuer auf dem großen Parkplatz ist weil das Hotel eben abgebrannt ist, ist da großflächig abgesperrt drumherum. Deswegen kommt man da nicht so gut hin. Und es wurde dann sogar ein Shuttle-Service eingerichtet und wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Wobei Abby und ihr Freund haben sich dann doch in den Bus gesetzt, weil es ihnen zu feucht war. Es hat nämlich ein bisschen geregnet. Und windig war es ja auch und ach, die armen Kinder. Ach Gott. Dann hat sie es gar nicht so richtig genießen können, das Ganze. Nur doch, also das ging jetzt nur um die Anreise, ne? Also An- und Abfahrt zum Feuer. Und dann standen wir halt dann natürlich da und das fand sie schon alles ganz, ganz toll. Und ich dachte, sie hätte dann den Abend da auf dem Parkplatz irgendwo sitzend in deinem sicheren Auto oder so verbracht. Das wäre ja schade. Nein, das hätten wir auch verboten. Nur die Harten kommen in den Garten. Genau, richtig. Ja, und da gab es Bier und Glühwein und Crepe und dann war das Kind glücklich. Okay. Ja, und dann ist jetzt Fastenzeit. Hast du dir was vorgenommen? Fastest du irgendwas? Na, ich habe gesagt, ich möchte mehr Sport machen, also weniger, also ich möchte faul sein, fasten, ich möchte Fleisch weglassen und fasten und ich möchte auch viel weniger beim Lügen erwischt werden. Nein, ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen. Ich dachte gerade, es wäre auch ein bisschen viel. Also das wäre. Nee, also das, ich kenne mich, ich halte das sowieso nicht durch und dann lasse ich es gleich ganz. Also ich habe zurzeit viele um mich herum, die versuchen weniger Süßigkeiten, oder was heißt weniger, gar keine Süßigkeiten zu essen. Also ich habe es heute probiert, habe meinem Kollegen ein Duplo angeboten und das hat er dann abgelehnt. Und die Kollegin nebenan, die hat auch gesagt, dass sie nichts isst an süßes Zeug. Und also das scheinen jetzt einige zu machen dieses Jahr. Ja, also das ist ja, es bietet sich ja auch an, dass und es gibt ja ganz viele, die dann auch so der in Anführungszeichen offiziellen Empfehlung folgen, was man denn fasten sollte. Also es gibt ja immer so dieses 7 Wochen ohne. Was die evangelische Kirche, glaube ich, rausgibt. Das ist dann halt so eine Aktion und die haben dann irgendwie jetzt gesagt, man soll mal versuchen, ob man nicht Lügen fasten kann. Also ob man mit weniger Flunkereien durch den Alltag kommt. Das muss schwierig sein, weil ich habe mal irgendwo gehört, dass man 15 Mal am Tag lügt, unbewusst. Ja, es geht ja schon damit los, dass dann, was weiß ich, dich fragt jemand, kommst du mit zum, wollen wir rausgehen zum Essen oder wollen wir dies mit das machen? Und du sagst vielleicht so, ah nee, sorry, hab keine Zeit, aber nächstes Mal gerne, weil du eigentlich keine Lust hast, aber es wäre total unhöflich zu sagen, dass du keine Lust hast auf den Menschen. Oder du sagst so, hey, super schicke Frisur, krass, steht dir total gut. Das sind ja auch so Kleinigkeiten. Naja, so übertreiben muss man es ja nicht. Nee, aber so ja, aber das war jetzt ja auch nur, damit das auch wirklich funktioniert also nur mit Ton. Ja, ja. Oder wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, dann will man einen ja auch eigentlich auch nicht zutexten mit irgendwelchen Problemchen, die man hat, sondern da sagt man ja normalerweise auch, ja, ja, danke, mir geht's gut. Ob das jetzt unbedingt als Lüge enttarnt werden kann, das weiß ich jetzt nicht, ist eigentlich eine Höflichkeitsfloskel, denke ich mal. Ja. das kommt ja, kommt immer sehr drauf an, ne? Also es gibt ja dann Leute, die, die dir auch wirklich dann erzählen, was sie wissen wollen, oder was sie dir mitteilen wollen, wie es ihnen geht, so, ach Gott, der Hund ist krank und ich habe es auch im Rücken. So eine Geschichten, das kannst du durchaus haben. Aber ja, und ich glaube, wenn, dann gibt's von denen auch Leute, also wenn ich so jetzt, sagen wir mal, ich hätte eigentlich das Bedürfnis, davon zu erzählen, wie furchtbar schlecht alles ist und das Auto ist kaputt und meine Schuhe und alles, ich könnte gerade den ganzen Tag einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und sonst weiter gar nicht. Aber ich sage das halt nicht, sondern ich sage, ja, danke, geht gut. Und wie geht's dir? Dann gibt es bestimmt Leute, die das auch schon als Lüge empfinden würden für sich selber persönlich. Ja, ich glaube, unter den 15 Lügen, die da genannt worden sind, war so eine Lüge nämlich auch noch integriert. Also ich glaube, wir machen das oft ganz unbewusst, dass wir irgendwelche, ja, einfach der Höflichkeit halber. Ich meine, ja, im Amerikanischen ist es das How do you do oder keine Ahnung, diese Floskel, die halt bei jeder Begegnung einfach stattfinden muss. Und bei uns wird halt auch gefragt, na, wie geht's? Ja, danke, gut. Es ist halt so ein Austausch, um ein Gespräch vielleicht zu beginnen, aber nicht wirklich ernst gemeint. Und wenn sowas natürlich dann als Lüge schon, na, dann möchte ich nicht in der Haut stecken, wenn man wirklich mal lügt. Dazu habe ich übrigens eine Filmempfehlung, ganz fantastische Komödie, Lügen macht erfinderisch, und zwar befinden wir uns da auf einem anderen Planeten als der Erde, aber das sind, also sind jetzt irgendwie, ist einfach eine andere Gesellschaftsform, die da gezeigt wird, und in der ist das Konzept der Lüge nicht bekannt. Die sagen immer die Wahrheit in diesem ganzen, in dieser Gesellschaft, weil die einfach das Konzept von Lügen gar nicht kennen. Und dann ist die Hauptfigur, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, ob der irgendwie einen Schlag vor den Kopf kriegt oder sonst irgendwas, der lügt auf einmal und sagt halt, keine Ahnung, ich habe das studiert oder weiß der Geier irgendwas, und er kommt jedenfalls damit durch. Und von da an denkt er sich so, hey, das ist ja viel cooler. So, und weil natürlich niemand das Konzept kennt von, der könnte mich jetzt anlügen, kann der den natürlich auftischen, was er will. Und da gibt es dann halt so eine Szene, da läuft er, also er versucht es dann auf die Spitze zu treiben und lügt dann nur noch und die ganze Zeit läuft dann durch die Stadt und trifft eine sehr attraktive Frau und sagt, oh mein Gott, ein Komet rast auf den Planet zu und wir können die Welt nur retten, indem sie jetzt sofort mit mir Sex haben. Und sie guckt ihn an, haben wir denn noch Zeit, irgendwo in ein Hotelzimmer zu gehen, oder muss das gleich hier passieren? So eine Situation halt. Okay. Ich finde den ganz großartig. Ist das ein älterer Film oder eher was Neues? Ach, ich weiß gar nicht, von wann der ist, müsste ich nachgucken. Okay. Das klingt wirklich lustig. Ja. Wobei, also die haben da eine etwas merkwürdige Prämisse in dem Film. Die Leute sagen offenbar nicht nur die ganze Zeit die Wahrheit, sondern sie sprechen scheinbar auch das Erste aus, was ihnen durch den Kopf geht. Ach du Scheiße. Das heißt, also du kommst irgendwo in den Lift und jemand sagt, ihre Frisur macht mir Angst. Irgendwie sowas in der Richtung. Und da bin ich unsicher, ob ich das so dann mit Lügen in Verbindung bringen würde. Da sind wir schon dann wieder beim Anfang. Ja, also nur Die Wahrheit verschweigen ist eigentlich schon Lügen, oder? Nee, Kann man das als, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ja. Aber okay. es sorgt halt natürlich in dem Film für einige sehr, sehr schöne Lacher an der Stelle. Mhm. Und das, vielleicht ist es auch einfach nur aus dramaturgischen Gründen. Sehr schön. Den können wir bestimmt verlinken, oder? Dass man den. Ja. Na klar. Ich habe gerade jetzt parallel so einen Gedanken gehabt, Kaspar Hauser. Ich weiß nicht, ob du die Story von Kaspar Hauser kennst. Kaspar Hauser. Dieser Typ, der im jugendlichen Alter in Nürnberg aufgetaucht ist und weder sprechen noch sonst irgendwas konnte? Genau, richtig. Der hatte, glaube ich, nur einen Satz gelernt. Ich bin Kaspar Hauser, und irgendeinen anderen, zweiten Satz noch, den ich jetzt auch nicht mehr im Kopf habe. Und da höre ich gerade ein mehrteiliges Hörspiel. habe ich als Podcast abonniert. Und da war auch jetzt vor kurzem die Szene, als er zum ersten Mal die Lüge entdeckt hat. Und das fand ich dann auch sehr spannend, weil er das ja auch nicht gekannt hat oder gelernt hat. Er hat jetzt halt nach und nach das Sprechen gelernt, das richtig Handeln gelernt, das Höflichsein gelernt. Und jetzt plötzlich wird er mit der Lüge konfrontiert und weiß da jetzt gar nicht, wie er damit umgehen soll und denkt, er könnte jetzt auch Lügen und Unwahrheiten erzählen, bis ihm eben sein Ziehvater, dieser Daumer, über den Mund fährt und sagt, dass man sowas nicht macht, und damit muss er dann erstmal klarkommen. Ja, auch Lügen muss gelernt sein, wenn man das so nicht kennt. Ja, dann habe ich ein schönes Thema mitgebracht. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her und wurde jetzt wieder aufgegriffen, und zwar ist das 2006 passiert. Okay. Ja, da hat nämlich die Gemeinde Fuchstal, also die Verwaltung dort, hat Klopapier bestellt. Und da muss irgendein Fehler passiert sein in der Bestellung. Jedenfalls haben sie aus Versehen 2 LKW-Ladungen voll Klopapier bestellt. Bitte? Und das Ganze ist erst aufgeflogen, als der LKW-Fahrer mit dem Ganzen erstmal auf den Hof gerollt, das erste Mal auf den Hof gerollt ist. Und als die gesagt haben, ja, wo sollen wir das ganze Zeug lagern, und das haben wir doch gar nicht bestellt und so, da hat er gesagt, na, dann warten Sie mal ab, es kommt auch noch ein zweiter LKW. Super. Den konnten sie Gott sei Dank noch abbestellen, den zweiten, aber sie sind auf jeden Fall mal auf ganz, ganz, ganz, ganz viele Klopapierrollen von einem ganzen LKW sitzen geblieben. Und die mussten jetzt erstmal irgendwo verräumt werden. Und sitzen geblieben, knickknack. Und dann wurde eben eine Palette nach der anderen mit einem Gabelstapler erstmal ausgeladen, und dann mussten die ganzen Dinger verteilt werden in Schulen, in Gemeindehallen, in irgendwelchen Schränken und Abstellräumen. Überall wurde dieses Billig-Toilettenpapier im Wert von insgesamt 6.000 Euro zwischengelagert. Nein, Alter, wie großartig. Also es steht auch noch drin, dass das Klopapier auch noch grau und kratzig und einlagig gewesen sein soll. Wobei, bei einlagig bin ich ehrlich gesagt etwas irritiert, weil gibt es überhaupt einlagiges Papier? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, furchtbar. Es gibt, echt? Ja. Also ich habe das, also häufig findet man das in Behörden oder auch an manchen Autobahnraststätten, und das wird dann immer damit begründet, dass es ja umweltfreundlicher ist, weil man dann weniger Abfall produziert, aber dann nimmst du halt die vierfache Menge. So, es bringt ja also nichts. Aber das ist jetzt nicht das graue, kratzige Zeug, was da so dick ist, oder? Also dick ist das wirklich nicht. Nee, da nicht? Also ist nicht so, nicht, dass du durchgucken kannst, aber kurz davor. Okay. Ah ja, okay, muss ich mal drauf achten. Ich dachte, ich hätte sowas noch nicht gesehen. Naja, jedenfalls haben sie jetzt 13 Jahre gebraucht, um diese Menge an Klopapier zu verbrauchen, und sie haben dabei sogar noch, naja, ich will nicht sagen Gewinn gemacht, aber sie haben einen Haufen Geld gespart, denn der Preis von Toilettenpapier ist natürlich in den letzten 13 Jahren extrem gestiegen, und sie hätten jetzt inzwischen wesentlich mehr dafür bezahlen müssen. Der Weltmarktpreis an Toilettenpapier, haben die sich, also es gibt offenbar Klopapierspekulanten, das höre ich daraus. Das ist ja herrlich. Also es ist jetzt so eine Mischung aus Papa Ante Portas, wo Loriot dann dasteht und mit dem örtlichen Krämer verhandelt, dass wenn er 17 Wurzelbürsten kauft, er 13 Pfennig pro Stück spart, und dass er deswegen, dann nimmt er auch gleich noch 7 Kartons Senf mit, weil es dann um gleich eine Mark günstiger ist pro Jahr, pro Glas. Und auf der anderen Seite dieser Folge von Enterprise mit Captain Kirk, Tribbles. Ach, kennst ja? Du nicht? Doch, mit den komischen Flauschviecher. Genau, die sich so exponentiell vermehren, und überall, wenn sie eine Klappe aufmachen im Raumschiff, dann fallen da hunderte von diesen Tribbles raus. Ja. So ähnlich stelle ich mir das mit den Klopapierrollen. Mit den Klopapierrollen. Genau. Dann heißt das irgendwie im Amt, ja, Frau Dotti, heften Sie das mal hier ab, hier ist der Ordner, die Akte muss in den Schrank, dann geht die Sekretärin hin, macht den Schrank auf und hat erstmal 17 Rollen Klopapier, die sich in einem Leitsordner versteckt in dem Schrank befinden. Ah, herrlich. Ja. Kopfkino. Ja, vor allem das Problem war auch noch, die sind ja nicht weniger geworden, weil viele Leute nämlich das Papier so dermaßen grottig schlecht gefunden haben, dass sie ihr eigenes immer von zu Hause mitgebracht haben, das weich und dreilagig war. Und dadurch ist das Zeug einfach nicht weniger geworden. Und da haben die jetzt aber, ich möchte das einfach nochmal betonen, die haben 13 Jahre gebraucht, ja, bis das alles aufgebraucht war. Genau. Fantastisch. Hervorragend. Und irgendwo ist dann jemand befördert worden, weil er... Ist denn klar, wie viel die gespart haben im Vergleich zum Einzelkauf? Im Nachhinein ein Schnäppchen, denn kurze Zeit später zogen die Holz- und damit auch die Papierpreise an. So konnte man wenigstens niemandem Geldverschwendung vorwerfen. Nein, der genaue Preis ist leider nicht aufgeführt. Aber Schade. Die 6.000 Euro, diese einmalige Rechnung, die mussten die ja damals auch irgendwie noch unterbringen. Ich meine... Das ist das Geilste, ja, na klar. Dann gibt es nämlich eine Gemeindevertretersitzung oder eine Stadtvertretersitzung, wo dann der Tagesordnungspunkt Nachtrag zur Haushaltssatzung außerplanmäßige Ausgaben dann auf einmal auftaucht. Und dann musst du das nochmal erklären. Das heißt, genau, es gibt irgendwo auch ein Protokoll darüber. Jetzt müsste man dann mal gucken, ob Fuchstal bei Landsberg tatsächlich auch ein Wortprotokoll führt oder nur ein Ergebnisprotokoll. Und das musste ja jetzt die letzten 13 Jahre ziemlich streng unter Verschluss gehalten worden sein, dass das jetzt erst rausgekommen ist. Ja. Naja, sehr herrlich. Schön. Aber mit der Schadenssumme fiel mir gerade noch eine Geschichte ein, und zwar Friedrichskoog hier in Dithmarschen. Die bleiben wahrscheinlich auf 6.800 Euro sitzen, die sie nicht hätten bezahlen müssen. Ganz blöde Geschichte. Die haben nämlich mal geguckt, wo im Dorf überall Straßenlaternen kaputt sind, und haben gesagt, ach komm, weißt du was, wir tauschen die einfach mal alle aus. Die Lampenköpfe, dann haben wir ein einheitliches Licht und vielleicht auch ein bisschen weniger Stromverbrauch, und dann gehen die, dann ist es nicht so punktuell überall mal kaputt, sondern da haben wir sie alle mal glatt gezogen. Unter anderem haben sie auch die 29 Straßenlaternen am Hafenbecken verarbeitet. Mhm. Und erst nach Abschluss der Maßnahme stellt sich raus, diese 29 Laternen gehören der Gemeinde gar nicht, sondern die gehören dem Landesbetrieb Küstenschutz. Und die sagen jetzt natürlich so, ja, sehr schön. Also wir wussten, dass da 6 Laternenköpfe kaputt sind. Die hatten wir auch schon zum Austausch uns aufgeschrieben. Aber jetzt kam uns die Gemeinde zuvor und hat einfach alle 29 ausgetauscht. Vielen Dank. Und jetzt gibt es einen Streit darüber zwischen der Gemeindevertretung, der zuständigen Amtsverwaltung und eben dem Landesbetrieb, wer jetzt dafür aufkommen muss, wessen Schaden das nun ist. Die einen sagen... Also der Landesbetrieb sagt, ja gut, wir haben das nicht verursacht, also von daher gibt es von uns auch kein Geld dafür. So, was sollen wir damit? Was sollen wir damit bezahlen? Dann sagt die Gemeindevertretersitzung, naja, also das hätte ja bei der Amtsverwaltung auffallen müssen. Das wollen wir von denen dann bitte bezahlt haben. Und die Amtsverwaltung, na gut, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass die sich da jetzt schon geäußert haben, aber wenn, dann wahrscheinlich auch eher abschlägig. Okay. Aber immerhin, jetzt ist es hell wieder am Hafen und sieht alles schön einheitlich aus. Ja, war ein bisschen teurer als notwendig. Oh ja, so ein paar Lampengeschenke kriegen ist ja auch nicht schlecht. Also die werden sich sicherlich nicht dagegen wehren. Natürlich nicht. Keiner ist auf die Idee gekommen, die wieder abzubauen. Ja, kann man ja mal übersehen, sowas. Der Hobbyquerschnitt hat uns über Twitter was zukommen lassen. Hast du das mitgekriegt? Da hat auch jemand was übersehen. Und zwar war eine Autofahrerin unterwegs saß in ihrem Wagen und hat von unterwegs die Polizei angerufen, dass ihr Anhänger gestohlen worden ist, weil sie den also hinter dem Wagen nicht mehr sehen konnte. Und wie sich dann durch die Beamten ermitteln ließ, war der Wagen, der Anhänger, keineswegs weg. Der war einfach nur so klein, dass sie den im Rückspiegel nicht gesehen hat. Das ist herrlich. Aber so einen scheiß Anhänger hatte ich auch mal. Da sollten wir irgendwie Renovierungsmüll wegfahren. Mhm. Und solange der beladen war und der Müll noch drauf war, habe ich dann zumindest den Müll und das Sicherungsnetz im Rückspiegel sehen können. Aber dann auf dem Rückweg habe ich auch so ein paar Mal gedacht, so, ist der Anhänger noch dran? Konnte ihn nicht mehr sehen. Und das ist natürlich noch schwieriger dann beim Rangieren, ne? Also wenn du im Wohnwagen gewöhnt bist, der dreht sich ja relativ langsam, da kannst du relativ entspannt zurücksetzen mit, aber so ein kleiner Anhänger, der wackelt wie ein Lämmerschwanz, ist ja unglaublich. Ja, das stimmt. Wohl dem, der eine Rückfahrkamera hat. Das hat ja mein Herz allerliebst an seinem Auto, und das ist schon ein Träumchen. Das ist dann toll zu sehen. Gerade bei so einem kleinen Hänger hinten dran ist das dann super. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Also erstmal, ich hoffe, dass die Frau mit Freisprechanlage telefoniert hat mit der Polizei und nicht jetzt da auch noch das Handy in die Hand genommen hat. Aber dann auch noch nicht anzuhalten und zu gucken, ach du Scheiße, der ist weg, wo ist der hin? Und mal nachzugucken, ob der noch hinten dran hängt. Also wie sicher muss man sich in dem Moment sein, verdammt, der ist weg. Ich fahre doch an den Straßenrand, ich gehe doch nach hinten und schaue, oder was ist da jetzt passiert? Ist der ganz abgerissen? Hängt da vielleicht die Hängerdeichsel noch dran? Oder ich muss doch nachgucken, was da im Grunde passiert ist. Das ist auch genau das, was am letzten Satz dieser DPA-Meldung steht. Die Frau hätte eigentlich nur aussteigen und einmal um ihr Fahrzeug gehen müssen. Hat sie nicht. Sie war sich sehr sicher. Der war eben noch da und jetzt ist er weg. Ja, wahrscheinlich. Das ist peinlich. Passiert im Allgäu, glaube ich, gell? Oh ja, ja. Naja. Ostallgäu. Ostallgäu. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Und dann ist ja Maskottchen Karl schon wieder weg, ne? Mhm. Schon der zweite ist, glaube ich, geklaut worden. Also, Maskottchen Karl. Die Bundesgartenschau 2019, die findet ja dieses Jahr in Heilbronn, glaube ich, statt. Genau. Und in Meinhard, das muss eine Stadt in der Nähe sein, stand eines dieser Karl-Exemplare. Das ist ein Gartenzwerg, wenn ich es richtig verstanden habe, so ungefähr in meiner, ja, ein bisschen kleiner als ich, so 1,60 groß und pinkfarben angemalt. Und davon gibt es, glaube ich, 80 Stück in der ganzen Region, um eben für die Bundesgartenschau zu werben. Und die scheinen so beliebt zu sein, dass schon der zweite inzwischen entwendet worden ist. Und da ist ja auch wieder die Frage, wer nimmt das Ding weg und kann sich das irgendwo aufstellen? Weil das Ding ist doch, das leuchtet doch bis 100 Kilometer Entfernung. Das kann man doch nicht einfach so klauen und verschwinden lassen. Das muss doch auffallen, ja, wenn so ein Riesenteil. Das ist genau das. Es ist 1,60 groß und pink. Also da musst du halt, ja, ich, keine Ahnung, was macht man damit? Also das kannst du halt bestenfalls dann irgendwie in Partykeller stellen. Ja, und dann musst du aber nette Freunde dann haben, die einen da nicht verpetzen oder irgendwas. Ja, also vor allen Dingen darfst, also ja, genau. Also du darfst dann halt wirklich auch nicht in der Region wohnen, glaube ich. Ne? Das ist wahrscheinlich das Ding. Wenn du sowas schadfrei mitnehmen kannst, dann nur, wenn du irgendwo mehrere hundert Kilometer entfernt wohnst. Oder vielleicht hast du eine Scheune, eine Garage, sonst wie eine Möglichkeit, den halt einige Jahre stehen zu lassen oder zumindest bis nach der Gartenschau, damit du dann sagen kannst, ja, den habe ich jemandem abgeschnackt, den habe ich ganz legal erworben. Das dann kann musst sein, du, ja. Also das, aber da brauchst du auch schon eine gewisse kriminelle Energie für, finde ich. Außer die sind in irgendeiner Form nummeriert oder so gekennzeichnet, wie so eine Fahrgestellnummer oder sowas, aber daran werden die vermutlich nicht gedacht haben, aber das kann sein, eine, ja. Eine Zwerggestellnummer in dem Fall. Ja, genau. Aber das kann durchaus sein, dass die vielleicht hinterher verkauft werden, wie früher diese bunten Kühe in Berlin rumgestanden haben, sowas in der Art. Und dann kann der irgendwann nach 10 oder 15 Jahren sagen, den habe ich damals offiziell gekauft und die Rechnung ist halt verloren gegangen. Schade eigentlich, weil er hätte sich das auch selber rauslassen können, denn auf der Seite der Bundesgartenschau gibt es eine Vorlage zum Downloaden, um einen 3D-Drucker Zwerg aus dem Drucker zu lassen. Naja, aber der ist ja dann nicht 1,60 Meter groß. Nee, ich gucke gerade, wie groß der ist, aber der ist wirklich nicht allzu groß. Also die 3D-Drucker, die ich kenne, die schaffen vielleicht irgendwie so 25 Zentimeter. Nicht größer? Die für den Hausgebrauch. Echt? Ach, okay. Also das ist halt nicht das Gleiche. Ja, schon, klar, aber das wäre mir ehrlich gesagt sicherer. Also bevor ich mich da erwischen lasse mit so einem Riesenteil, stelle ich mir doch lieber so einen kleinen. Ach, der sieht aber auch so süß aus. Ja, schade, dass ich keinen 3D-Drucker habe. Also das wäre jetzt was für unser neues Wohnzimmer. Also ich kenne zufällig ungefähr, also ich würde mal sagen, mindestens 3 Podcaster, die einen 3D-Drucker privat besitzen. Und ich meine auch, dass ich bei mir in der Nähe, in Heide, ist, glaube ich, auch ein Makerspace, die einen 3D-Drucker haben. Also, okay. Da geht was. Gibt es da eigentlich auch schon offizielle Läden, wie früher halt so ganz normale Drucker-Shops oder so, wo man sowas auch schon rauslassen kann? Ja, so Makerspaces. Also ach, ist zum das Beispiel so? Der offene Kanal in Heide hat einen eingerichtet. Okay. Da kannst du, also die haben einen 3D-Drucker, eine Nähmaschine und noch irgendwas, mit dem du halt irgendwelche Dinge tun kannst, irgendwie so als Kreativwerkstatt mehr oder weniger. Ich weiß, also das sind jetzt halt nicht so öffentliche Geschichten, da kommst du hin und sagst, guten Tag, hier ist die Vorlage, ja, bitte einmal ausdrucken, ich komme übermorgen wieder, kostet 18,50, sondern das ist dann in der Regel ja an irgendeinen Verein angedockt oder irgendein Hackspace oder irgend sowas. Mhm. Aber das sind ja alles Leute, mit denen man reden kann. Dann kannst du halt dann sagen, hier, keine Ahnung, was braucht ihr, kriegt ihr irgendwie eine Spende und dann machen wir das mal. So. Und wenn da sonst gerade niemand aus dem Verein ein Projekt am Laufen hat oder so, oder wenn die Warteliste dann halt entsprechend kurz ist, dann kriegst du das natürlich hin, denke ich schon. Mhm. Ach, das wäre ein nettes Ding, aber ich glaube, dann hätte ich auch den Spaß daran, auch hinzufahren zur Bundesgartenschau. Wenn ich mir den Zwerg rauslassen würde, dann möchte ich aber auch zur Bundesgartenschau fahren. Und dann in deinem winzigen Anhänger, den du im Rückspiegel nicht siehst, und 1,60 Meter hohen mitnehmen. Ja, genau. Und schon wieder die Polizei anrufen. Verdammt. Hallo? Diese unterschwelligen Verdächtigungen, das habe ich ja gerne. Wie war das mit den 59 Tafeln Schokolade? Das war ja auch so ein Thema. Ja, genau. Gerade wollte ich sagen, denn in Hamburg ist nämlich ein Mann erwischt worden, ein Ladendieb. Nee, steht gar nicht. Doch, hier steht tatsächlich ein Mann. Der hatte 59 Tafeln Schokolade in der Jackentasche. Der ist erwischt worden von einer Streife der Bundespolizei, nachdem er fluchtartig einen Supermarkt am Hamburger Hauptbahnhof verlassen hatte. Und er sagt, die Schokolade sei zum eigenen Verzehr gedacht gewesen. Jetzt, also ich habe zufällig noch hier so eine Packung mit Notfallschnurrbärten zum Ankleben hier rumliegen. Und einer fehlt. Dotti. Wegen 59 Tafeln Schokolade fahre ich nicht einmal quer durch die ganze Republik. Also wenn, dann hätte ich die 100 jetzt mindestens voll gemacht. Mindestens. Aber da hätte wirklich noch mehr rausspringen müssen. Sagst du jetzt? Ja. Das ist eine Schutzbehauptung wahrscheinlich. Huch, warte mal, Moment. Mein Bart ist gerade verrutscht. Ja. Sehr gut. Ach, ja. Großartig. Ich habe ja tatsächlich Notfallschnurrbärte. Die heißt also Emergency Mustache. Kann man so im Set kaufen, irgendwo zwischen 6 und 20. Habe ich bei Amazon auf meiner Wunschliste gehabt und ich weiß gar nicht mehr weswegen, wahrscheinlich einfach nur aus Quatsch. Und tatsächlich hat mir ein Hörer von Jörn Schaas feinem Podcast so eine Packung geschickt, auch mit dem Vermerk, dass er sich zwar nicht ganz genau vorstellen kann, warum jemand mit Vollbart unbedingt noch einen Schnurrbart zum Ankleben braucht, aber das ist auch einfach ein grandioser Partygag. Als neulich meine 12-jährige Nichte zu Besuch war, durfte sie den letzten sich ankleben und die sah wirklich unfassbar großartig aus mit diesem Schnurrbart. Das war fantastisch. Ja, hat ja nichts davon, Kinderbilder ins Internet zu stellen, aber das wäre eigentlich, das wäre schon fast eine Ausnahme wert, aber wirklich nur fast. Da sitzt der Jörn in seinem Ohrensessel und lacht sich scheckig, während die anderen sich alle zum Deppen machen auf dieser Party. Ach Gottchen. Großartig. Schön, schön. Ja, Gesichtsbehaarung hat übrigens auch noch ein anderer, nämlich der Wolf. Das Vieh ist, was denn? Das ist eine tolle Überleitung. Ja, oder? Ja, klasse. Okay, lass dich nicht aufhalten. An der Sascha Erler Gedächtnis Universität gelernt. Hauptfach Überleitung. Na gut, also wir haben gerade in Schleswig-Holstein Diskussionen um den Wolf. Der ist jetzt seit, naja, also im vergangenen Jahr ist die Zahl der Schafsrisse durch Wölfe, ich möchte fast sagen, exponentiell angestiegen. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube irgendwie von 10 auf 60, also von 10 in 2017 auf 60 im Jahr danach. Das ist so die Zahl der Schafsrisse, bei denen tatsächlich auch ein Wolf genetisch nachgewiesen werden konnte. Und ja, jetzt es werden halt auch immer mehr. Und es gibt eine Riesendiskussion gerade darum, weil die Schafshalter in Schleswig-Holstein halt sagen, so, wir 150 Jahre kein Wolf hier gehabt, abknallen. Kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier unsere Schafe einzäunen müssen. So in ungefähr verläuft die Debatte. Also die einen sagen halt, naja, der Wolf ist jetzt halt wieder da. Und jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Und das bedeutet eben auch, dass die Schäfer geeignete Schutzmaßnahmen vornehmen müssen. Und das heißt halt in dem Fall Elektrozäune mit einer bestimmten Ladung, also mit einer bestimmten Spannung und einer bestimmten Höhe. Diese Höhe, sagen die, das ist ja völlig viel zu niedrig, da springt der Wolf ja drüber, der hat eine Schulterhöhe von 90 Zentimetern und der Zaun soll irgendwie 1,5 Meter hoch sein. Was ist das denn? Da springt mein Border Collie aus dem Stand drüber. Das stimmt auch. Aber der Wolf, der versucht offenbar, sagen Leute, die sich mit dem Wolf auskennen, erstmal immer unter durchzukommen. Und wenn er bei dem Versuch einen gewischt kriegt, dann merkt er sich das und sagt, oh, Schafe tun weh, gehe ich mal besser nicht hin. Und dann kommt er auch nicht wieder. Und es ist wohl so, dass in Ländern, wo deutlich mehr Wölfe sind, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, dass da die Schafe auch mit nur 90 Zentimeter hohen Zäunen eingezäunt worden sind, weil die oder werden müssen, weil die Wölfe da halt wissen, Schafe kriegt man nicht, ohne dass es wehtut. Mhm. Naja, und jetzt haben wir also im Augenblick haben wir zwei Wölfe, die hier als Resident gelten, also die sich hier niedergelassen haben, die länger als 6 Monate hier nachgewiesen wurden, und zwei, die jetzt auch langsam auf dem Weg dahin sind, also 4 Tiere, und die haben inzwischen Kosten verursacht von ungefähr, genau, das Wolfsmanagement hat in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro für Herdenschutzmaßnahmen zur Verfügung. Das finde ich ganz schön krass. Mhm. Ja, das ist eine ganze Menge, ja. Ja, wir haben seit Montag, den 11. März, ach so, das ist ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir in Bayern den Aktionsplan Wolf. Das ist eine 62-seitige Broschüre und die kann man auf der Webseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt herunterladen. Und da sind dann so interessante Sachen, also es geht erstmal los, die Eckpunkte für den Umgang mit Wölfen in Bayern, also wie man sich verhalten soll, wenn man einen trifft, irgendwo unterwegs, wenn man wandern ist, bis zur Biologie und wie ein Wolf aufwächst, dass er im Rudel lebt, wie er sich weiter verbreitet, wie er sich ausdehnt. Also wenn seine Jungen zur Welt kommen, dann werden die auch irgendwann nach, keine Ahnung, 3-4 Jahren Flügge, und dann müssen die sich ein eigenes Revier suchen. Dann steht da auch noch drin, wie viele Wölfe es Stand Dezember 2018 bei uns in Bayern gibt. Das sind gar nicht so viele, ich hätte mehr vermutet. Wie viele sind es denn? Also ein Paar ist im Grenzgebiet im Bayerischen Wald. Ein weiteres Paar soll auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr sich befinden. Und ein ganzes Rudel mit vermutlich 4 Jungtieren soll in der Nähe dort sein, im Feldensteiner Forst. Finde ich schon etwas seltsam, weil wir hatten letztes Jahr im August 2018, bei uns hier im Gebiet rund um Wertach, hatten wir einen Verriss von 5 Kälbern, auch durch Wölfe. Und die sind da wohl in diesem Zusammenhang noch gar nicht registriert worden oder mit einbezogen worden. Der Wolf ist ja grundsätzlich erstmal geschützt, streng geschützt sogar. Also den darf man eigentlich nicht so abknallen. Was ich dann aber ganz interessant fand, in diesem Aktionsplan Wolf stehen natürlich dann auch so die Ausnahmepunkte, wann man einen Wolf töten darf, beziehungsweise da nennt sich das Entnahme. Geilstes Wort der Welt, echt. Ja, also der absolute Hammer. Und da geht's nämlich schon los. Also er darf entnommen werden, wenn erhebliche Land-, Forst-, Fischerei-, Wasser- und sonstige erhebliche wirtschaftliche Schäden stattfinden. Ja, super. Das hast du ja im Grunde im Nu. Wenn andere Tier- und Pflanzen, also wenn die Tier- und Pflanzenwelt irgendwie durch ihn gefährdet wird, ja, hast du ja auch im Grunde im Nu. Dann das Interesse der Gesundheit der Menschen oder der öffentlichen Sicherheit. Gut, das ist eher zu verstehen. Also wenn der Wolf in die Stadt reinkommt oder in einen Ort oder so oder bei dir im Garten plötzlich steht und das halt öfters macht, dann ist da eine gewisse Gefährlichkeit ja zu sehen. Aber die anderen Punkte, ich weiß nicht so recht. Ja, und dann der total schwammigste Punkt wäre, aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlichen Art. Das steht so ähnlich auch bei uns mit drin. Also es ist so, die nur davon, dass ein Wolf bei mir im Garten steht, ist er noch nicht gefährlich. Sondern er ist dann gefährlich, wenn er sich dem Menschen, also wenn ich draußen auch im Garten stehe und er kommt zu mir und läuft auf mich zu, auf eine Distanz von weniger als 30 Metern, die gilt so als Richtschnur, und er macht das mehrmals und lässt sich auch nicht verscheuchen. Denn normalerweise, wenn du irgendwie im Wald bist und triffst auf einen Wolf, was sowieso schon sehr ungewöhnlich sein soll und sehr, sehr selten sein soll, weil die Viecher halt echt scheu sind, normalerweise, dann reicht es eigentlich, wenn er dich nicht ohnehin bemerkt, dann reicht es eigentlich zu klatschen oder zu rufen und dann denkt er, ach du scheiße Mensch, und haut ab. So, und wenn er das jetzt nicht macht und möglicherweise auf dich zukommt, dann ist das verhaltensauffällig und dann wird er ganz, ganz schnell zum Problemwolf. Und da wird dann auch, zumindest in Schleswig-Holstein, nicht allzu lange gefackelt. Zumindest gibt es die Forderung, dass dann auch die Polizei zum Einsatz kommt, dass man also nicht erst wartet, bis ein Jäger da ist, sondern eher jemanden holt, der eine andere Flinte hat. Und diese wirtschaftlichen Schäden und Schäden an Pflanzen und Tieren, das dauert tatsächlich relativ lange. Also bei uns war es jetzt so, es gibt jetzt in Schleswig-Holstein eine Entnahmegenehmigung für einen Wolf, und der musste dazu mehrfach auch einen sogenannten wolfsicheren Zaun überwinden. Also der hat gelernt, ach, ich muss ja gar nicht unter dem Zaun durch, ich kann ja auch drüber weg. Und das ist eben ein problematisches Verhalten, wo das Ministerium sagt, das könnte er an Nachkommen oder andere Tiere weitergeben. Und um das zu verhindern, dass er das tut, wird er halt entnommen. Zur Abwendung von erheblichem wirtschaftlichen Schaden. Das war so die Begründung. Ja, ist das immer so einfach bei euch, einfach einen Zaun drumherum zu machen und fertig? Geht das? Ja, das ist halt das Problem. Also wie gesagt, wir haben 4 Wölfe, die jetzt gerade im Augenblick so sich in Schleswig-Holstein aufhalten, und die sorgen durchaus für einigen Verdruss bei den Schäfern. Du hast halt, also zeitweise gab es keine Nacht, wo nicht irgendwo Tiere gerissen worden sind. Und da sagen dann immer alle ganz schnell, ja, einzäunen, aber das geht halt tatsächlich nicht so einfach, weil zum Beispiel hier in Dithmarschen werden 60.000 Schafe gehalten. Das sind ungefähr 60% der Tiere in Schleswig-Holstein. Hoffentlich bringe ich jetzt die Zahlen nicht durcheinander, aber 60.000 stimmt auf jeden Fall. Die stehen natürlich nicht alle auf einer Weide, sondern jetzt gerade im Winter werden die auch in relativ kleinen Gruppen einfach auf irgendwelche Weideflächen verteilt. Es gibt eben Leute, die zum Beispiel so Grasbauern sind, ne? Die halt einfach für Heu Weideflächen also Grünflächen betreiben. Und die wollen halt gerne, dass im Winter das Gras kurz gehalten wird. Das heißt, da stellst du dann eben 20 Schafe drauf, die den ganzen Tag das Gras abfressen, und dann wächst es im Frühjahr besser und schneller hoch, wenn die Schafe dann auf den Deich gehen. Und die bleiben aber nicht den ganzen Winter da, sondern die ziehen halt in ihren kleinen Gruppen immer weiter. Und sie sind halt nicht so der klassische Wanderschäfer, der irgendwie mit 500 Tieren unterwegs ist und 8 Hunden, sondern da kommt dann halt der Schäfer und lädt die auf einen Anhänger und fährt die zu einer anderen Weide. So, und wenn du jetzt dann anfangen sollst, für 20 Tiere auf irgendwie, sagen wir mal, 2000 Quadratmetern da noch so einen 4-Litzen-Zaun zu ziehen, dann hast du halt locker irgendwie die vierfache Arbeit, die du normalerweise hättest. Denn normalerweise müssen die Schäfer nur dafür sorgen, dass die Schafe nicht abhauen. Das heißt, die bauen halt irgendwie einen Zaun auf, der den Namen nicht verdient. Das sind dann halt irgendwie das eine stromführende Litze, die 20 Zentimeter vom Boden weg ist. Das reicht für die Schafe, dass die merken, oh, hier geht's nicht weiter. Der Wolf trabt da einfach drüber, der nimmt noch nicht mal wahr, dass da ein Hindernis ist. Und deswegen ist das tatsächlich nicht so leicht. Und das Land sagt jetzt, ab dem Zeitpunkt unserer Veröffentlichung am 15. März tritt eben in 4 Kreisen in Schleswig-Holstein ein sogenanntes Wolfspräventionsgebiet in Kraft. Das bedeutet, dass Schäferbetriebe mit mehr als 500 Tieren zwingend dauerhafte Herdenschutzmaßnahmen ergreifen müssen. Das heißt also, bestimmte Zaunhöhen haben müssen, vorhalten müssen und die auch installiert haben müssen. Und die müssen dann auch nach bestimmten Regeln aufgestellt sein. Das also, was weiß ich, wenn da irgendwie ein Graben ist, wir haben ja in Schleswig-Holstein sehr viele Gräben zur Entwässerung, da muss ein bestimmter Abstand sein. Die unterste Litze muss einen bestimmten Abstand zum Boden haben, da muss auch gemäht sein, dass also der Strom nicht übers Gras irgendwie abfließen kann, dass also die Spannungsstärke immer gleich hoch bleibt. Und das stellt die Schäfer für enorme Probleme. Das Land finanziert diese Zäune zu 100%, würde auch Herdenschutzhunde finanzieren, aber das ist halt... Also es ist halt komplett unwirtschaftlich, das ist auch, also es ist halt wirklich indiskutabel. So ein Herdenschutzhund kostet in der Ausbildung ungefähr 5.000 Euro, der muss gefüttert werden, den kriegt man nicht von heute auf morgen und du brauchst pro Herde mindestens zwei, je nachdem wie viele Tiere da sind, eben auch mehr. Das heißt, wenn du überlegst, da ist ein Schäfer, der vielleicht 500, 600 Tiere hat, die in 20er-Gruppen auf irgendwelchen Weiden stehen, so viele Hundefutter kannst du gar nicht kaufen. Und dann kommt eben dazu, so ein Herdenschutzhund, der ist eben dafür ausgebildet, der kennt die Schafe und der kennt den Schäfer. Und alles andere ist eine potenzielle Bedrohung und da geht er drauf los. Hauptsächlich mit Bellen. Aber wenn du Pech hast, denkt er sich auch, der geht da nicht weg, der hat einen Hund dabei, was ist hier los? Den muss ich jetzt erstmal verjagen. Und dann springt er vielleicht doch über den Zaun. Und wir haben eben viele Weideflächen nah an Spazierwegen und Straßen. Das heißt, das ist eigentlich in 90% der Fälle, in 95% der Fälle würde das in Schleswig-Holstein nicht funktionieren mit Herdenschutzhunden. Ja, bei uns hat's. Ich habe mich da so ein bisschen beschäftigt mit. In dem Aktionsplan Wolf, das jetzt niedergeschrieben worden ist, da heißt es bei uns nämlich auch, dass elektrifizierte Weidezäune aufgebaut werden sollen, also das, was du gerade erzählt hast. In der Nacht sollen die Tiere, bei uns handelt es sich ja kaum um Schafe, sondern hauptsächlich um Kälber, also um Schumpen, die im Sommer in den Bergen untergebracht sind. Und die sollen dann nachts in Stall oder in so ein Nachtpferch eingebracht werden. Und auch Einsatz von mindestens zwei Herdenschutzhunden ist auch so eine Maßnahme, die ergriffen werden kann. Aber das ist halt alles keine Option für die Almhaltung bei uns hier oben. Weil du kannst keinen Zaun um dieses unwegsame Gelände ziehen. Du kannst nicht zwei Hunde, wie du gerade gesagt hast, die müssen ja erstmal ausgebildet werden, die müssen ja erstmal herangezüchtet werden, die sind teuer, die Tiere. Also das ist für die Almhaltung wirklich jetzt eine ganz schwierige Sache. Und da bin ich nämlich gespannt, wenn dann wirklich mal so ein Tier da oben unterwegs ist zwischen den Almen, ob dann mal so eine Abschusserlaubnis kommt. Also der Staat, der zahlt grundsätzlich nicht für Schäden, das steht auch da drin. Der Staat zahlt bei uns nicht für Schäden, die durch wildlebende Tiere verursacht werden. Allerdings gibt es seit 2008 einen Ausgleichsfonds, der heißt Große Beutegreifer oder so ähnlich. Und daraus können dann solche Schäden eben ausgeglichen werden. Und was ich demnächst gelesen habe, also für ein Kalb gibt es wohl 4.000 Euro, was ich in der Zeitung gesehen habe. Das ist aber ordentlich. Wie weit das das dann abdeckt, das weiß ich jetzt nicht, was man sonst für einen Kalb kriegen würde oder für ein fertiges Rind. Also mir hat mal ein Milchbauer gesagt, wenn er ein Kalb verkauft, kriegt er 150 dafür. Dann war ja das mit den 4.000 völlig abgedeckt. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur in der Zeitung gelesen, ob das jetzt fundiert ist, weiß ich nicht. Aber das käme dann halt aus diesem Ausgleichsfonds. Und aus diesem Ausgleichsfonds könnte man dann halt auch vorneweg Maßnahmen ergreifen. Das geht um gezielte Schulungen von Almhirten, die da sich mit dem Wolf dann auseinandersetzen müssen, über, wie gesagt, so Maßnahmen mit Weidezäune und solche Sachen. Da könnte man wohl etwas zurückgreifen. Aber grundsätzlich hat der Staat sich dann da gleich auch zurückgezogen und hat gesagt, also, nö. Haben sie nicht viel mit zu tun. Also bei uns ist es so, dass wenn ein Schaf gerissen wird und genetisch nachgewiesen wird, dass das ein Wolf war und nicht etwa ein Hund oder dass es irgendeine andere Ursache gab, dann wird das, werden die Kosten zu 100% ersetzt. Da gibt es einen Katalog so richtig, wo dann es nach Art und Nutzung des Tieres geht. Also ein Schaf aus einer Herdbuchzucht, das ist so die teuerste Kategorie, das sind irgendwie nicht ganz 350 Euro und ein Lamm aus der gleichen Kategorie sind dann glaube ich 180. Jetzt muss man dann eben, da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen, also wenn der Wolf in so ein in so einen eingezäunten Bereich einbricht und da ein Schaf reißt, dann gerät die Herde natürlich in Panik, die laufen dann rum. Das triggert wiederum bei gerade jungen Wölfen wieder den Jagdtrieb und dann beißt er vielleicht nochmal zu. Mhm. Selbst wenn er das nicht tut, dann kann es eben auch passieren, dass die Schafe verlammen. Das heißt also, dass die Schäfer sagen, die Frucht abwerfen. Das finde ich ganz, ganz spannend vom Ausdruck her. Also sprich, die verlieren dann ihre Lämmer. Und da weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ob es da dann auch einen Ausgleich gibt. Also sprich, irgendwie dieser Folgeschaden, dass durch den Wolf halt nicht nur das eine Tier getötet wird, sondern daraus dann noch weitere Verluste entstehen. Wie da der Ausgleich ist, wie das geregelt ist, weiß ich nicht. Ja, was bei uns jetzt halt auch der Fall war, ich habe das jetzt mal rückwirkend auf den letzten Sommer jetzt gesehen, weil im Moment haben wir erstens viel zu viel Schnee und zweitens war jetzt das Problem natürlich, also das, was bei uns hier in aller Munde war, war jetzt dieses Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt. Das ging jetzt die Presse rauf und runter bei uns hier unten. Deswegen war der Wolf jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ich denke mal mit dieser neuen Verordnung wird das jetzt auch wieder ein bisschen mehr in Fokus rücken. Aber was ich interessant fand, letztes Jahr im August gab es viele Meldungen über Wolfssichtung und auch über Verriss, also dass angeblich ein Wolf irgendein Tier gerissen hätte, ein Kälbchen oder auch Hühnerställe angegriffen hätte und solche Sachen. Und das hat man dann überprüft. Das hat sich dann etwas in die Länge gezogen, weil so eine DNA-Prüfung oder DNS-Prüfung, die dauert eine Weile. Deswegen hatte ich das dann irgendwann nicht mehr so direkt verfolgt, aber jetzt habe ich es nachgelesen. Und da waren damals nur im Allgäu 3 Nachweise, dass es sich dabei um einen Wolf handelt, aber wesentlich mehr Nachweise, dass es sich um einen Hund handelt. Mhm. Also, dass ein Hund ein Tier reißt, ist hier immer noch offensichtlicher und klarer zu sehen als jetzt ein Wolf. Mhm. Also, und das da gibt es ja auch kein Ausgleich, denke ich mal, wenn ein Haushund ein Tier reißt. Nö, das ist dann ein Versicherungsfall. Also dann, da ist zumindest in Schleswig-Holstein ist ganz klar geregelt, da kriegt der Halter dann gar nichts. Da ist dann der Halter des Hundes in der Pflicht, aber den kannst du dann natürlich auch nicht mehr ausfindig machen. Oder weil, es ist ein Streuner, kann ja auch sein. Ja, genau, richtig. Was halt passiert ist, wenn so ein totes Lamm oder ein totes Schaf gefunden wird, dann kommt ein Rissgutachter, der guckt sich eben die Spurenlage an, der guckt sich an, wie die Einzäunung war, macht da ganz genaues Protokoll, der nimmt auch DNA-Proben und schickt die in das nationale Referenzlabor in Gelnhausen beim Senckenberg-Institut. Und die überprüfen dann oder versuchen dann rauszufinden anhand von Speichelresten beispielsweise, wer das Tier gerissen hat. Und das dauert ungefähr 2 Wochen, um rauszufinden, ob es ein Wolf war. Da sieht man dann nur den sogenannten Haplotyp HW01. Das ist so der verbreiteste Gentyp bei Wölfen. Oder man kann halt dann schon sagen, nee, es war ein Hund. Wenn die Probe überhaupt verwertbar ist, das verfällt alles relativ schnell. Das muss innerhalb von 24 Stunden im Labor sein. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, es war ein Wolf, dann geht eben die Testreihe noch ein bisschen weiter. Dann braucht man nochmal ungefähr 2 Wochen, um dann noch verschiedene andere Tests zu machen, um genau auch ein Tier identifizieren zu können. Und das ist wahnsinnig spannend, weil jeder Wolf, der in so einem Nachweis drin ist, der kriegt eine Nummer. So, die heißt dann irgendwie GW für grauer Wolf und dann eine fortlaufende Nummer und entweder M für Männlein oder F für Weiblein, Female. Und darüber kannst du dann richtig, also Bewegungsprofile erstellen und auch richtige Stammbäume zeichnen. Also man weiß zum Beispiel, der Wolf, der in Schleswig-Holstein jetzt bald abgeschossen werden soll, GW924M, der stammt ab von einem Rudel in Dänemark in der Nähe von Ulfborg, was tatsächlich übersetzt ungefähr Wolfsburg heißt, finde ich ganz, ganz witzig. Und da sind nämlich 2 Wölfe aus Brandenburg, genau, die sind aus Brandenburg durch Schleswig-Holstein da hingewandert, haben sich da getroffen und einen Rudel gegründet und hatten dann irgendwie, ich glaube, 6 Jungtiere und von denen sind dann jetzt mehrere nach Schleswig-Holstein gewandert nach ungefähr einem Jahr und suchen sich halt da so langsam ihr eigenes Revier Und einer ist auch schon überfahren worden und einer wird jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr nachgewiesen und die anderen, ja, die sind halt noch da. Mhm. Super spannend. Ja, du hast dich ja wirklich mit dem Thema sehr tief auseinandergesetzt, ist ja unglaublich. Ja, das ist berufsbedingt. Wir hatten halt relativ viele Wolfsrisse bei uns in der Region und da haben wir halt gesagt, okay, jetzt machen wir da mal Nägel mit Köpfen und machen halt einerseits dieses datenjournalistische Projekt draus und zeichnen mal die Wege der Wölfe nach. Mhm. Und haben da also tatsächlich auch ein bisschen was bewegt, weil diese Datenbasis dafür, die haben wir erstmal geschaffen, die existiert so nicht. Das heißt also, wir haben aus den Pressemitteilungen vom Land rausdestilliert, welcher Wolf wann wo war, also wo was gerissen hat, das haben wir in der Excel-Liste aufgeschrieben und haben dann eben auch regelmäßig abgefragt nach, gab es neue Risse, gibt es neue Individualisierungen und haben dann daraus das immer fortgeführt. Und haben da direkt auf der NDR-Homepage eine ganze Reihe von Artikeln machen können über ja regelrechte Familiengeschichten, weil der Vater von dem einen Wolf nämlich auch mal in St. Peter-Ording war, wo sein Sohn dann 2 Jahre später ziemlich rummarodiert ist. Super spannend das Ganze. Mhm. Und das ging dann so weit, dass wir also diese Daten veröffentlicht haben und aufbereitet haben, auch in der interaktiven Karte. Und dann rief das Ministerium an und sagte so, naja, der Zeitungsverlag hier, die würden sowas Ähnliches gerne machen, haben jetzt auch eine Anfrage gestellt. Kann ich denen aus Praktikabilitätsgründen vielleicht einfach ihre Excel-Liste geben, die sie mir geschickt haben? Und die Wolfsbetreuer im Land sagen halt auch, wir nehmen immer die Karte vom NDR, die ist am genauesten. Es gibt keine bessere. Und das Land hat jetzt dann angefangen, tatsächlich selber ein eigenes Monitoring-Portal aufzubauen, wo sie selber die Sachen in eine Karte einpflegen. Das basiert aber zum Teil eben auch auf den Sachen, die wir vorher schon mal gemacht haben. Das nenne ich mal gut recherchiert. Ja, das ist auch alles, das ist tatsächlich relativ anstrengend, weil es eben keinen zentralisierten Datenstrom gibt, ne? Nicht, es ist also nicht so, dass man einfach sagen kann, also es ist einfach nicht, es gibt da keinen Standard. So, die kriegen halt irgendwie eine Mail oder ein Fax oder keine Ahnung wie, auf jeden Fall hat dann eben der eine, der die Wolfsbetreuer und Rissgutachter im Land koordiniert, der hat dann eben so einen Ordner, da muss er dann gucken, wann haben wir das letzte Mal telefoniert, aha, ich blätter mal. Und das wird aber nie irgendwo mal systematisch aufbereitet, dass man sagt, so an dem Ort war es und an dem Tag und wir haben das Tier identifiziert oder eben nicht. Also das gab es halt vorher nicht, das fängt jetzt erst an. Ich glaube, bei uns gibt es so eine Art Management jetzt, so ein Wolfsmanagement, wenn ich das richtig aus dieser Broschüre gelesen habe. Also es soll jetzt schon genau, gibt es bei uns jetzt auch seit ein paar Jahren schon. Das wird jetzt auch aufgestockt personell, weil wir jetzt eben 2 Wölfe haben, die hier fest wohnen und der eine wird jetzt, ja, soll jetzt ja entnommen werden und dann sind sie jetzt halt einfach aufgrund der Vorfälle, stocken sie da natürlich jetzt auch auf und gehen da jetzt näher ran. Aber man muss auch immer sagen, es ist alles kein Vergleich zu anderen Bundesländern, ne? Also in Niedersachsen, auf den ganzen Truppenübungsplätzen, da wohnen etliche Wolfsrudel, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch Mecklenburg-Vorpommern, die haben eine viel höhere Wolfspopulation, kriegen das aber trotzdem irgendwie besser hin, weil die aber auch viel mehr Platz haben als Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist relativ dicht besiedelt, eine sehr, hat so eine, man sagt Kulturlandschaft, ist also viel Landwirtschaft, wenig Wildnis in Anführungszeichen und auch verflucht wenig Wald. Also der Wolf hat auch wenig Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken. Das ist auch noch ganz spannend. Also Dithmarschen zum Beispiel, wo also mein Büro ja ist, das ist der waldärmste Kreis in ganz Deutschland. Es gibt keinen Kreis, der weniger Waldfläche hat. Und da treibt sich jetzt irgendwo halt ein Wolf rum, der sich natürlich normalerweise eher von Wild ernährt, ne? Also so, das ist ja an für sich, ist der Wolf ja jemand, der zum Beispiel dem Wald gut tut, weil er halt Rehe reißt und Wildschweine, die im Wald Schaden anrichten. Also für Waldbesitzer ist der Wolf echt ein Kumpel, weil dann weniger Rehe da sind, die knabbern weniger junge Bäume an und dann wächst der Wald besser. Aber das hast du halt in Schleswig-Holstein nicht. Aber erstaunlich, dass sich dann so ein Wolf trotzdem in eurer Gegend aufmacht, wo er eben keinen Wald vorfindet und keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sich zu verstecken. Ja, wenig, ne? Also es gibt ja durchaus irgendwie, offenbar gibt es genug Möglichkeiten, wo er sich zurückziehen kann, denn also nach dem einen Wolf, da wird jetzt schon seit 6 Wochen gesucht und sie sind ihm zwar auf der Spur, haben ihn aber noch nicht so sehr vor Gesicht zu Gesicht bekommen, dass sie ihn auch abschießen könnten. Also genug Versteckmöglichkeiten scheint es zu geben und dadurch, dass wir eben dann doch auch relativ viel Schafhaltung haben, gibt es halt auch ein okayes Nahrungsangebot. Und das wird in den Sommermonaten sich nochmal verschärfen, wenn die Schafe auf dem Deich stehen. Die sind ja, das ist ja wichtig, dass Schafe auf dem Deich sind, damit die das Gras kurz halten und den Boden festtrampeln. Dann wird der Deich widerstandsfähiger gegen Sturmfluten. Aber das ist halt genauso, was du eben mit den Alpen gesagt hast. Da kann man halt keinen Elektrozaun hinstellen. Das ist da nicht. Das geht nicht, weil der Deich ja eben auch touristisch genutzt wird. Mhm. Von daher ist das wird noch interessant. Mhm. Ja, gerade in der Zeit, wo die Lämmer zur Welt kommen, das ist ja dann ja. Vor allem das Schwierige, ja. Ja. Also jetzt ist gerade Hauptlammzeit. Da sind die Tiere auch sehr, sehr viel im Stall. Also die wenigsten Schäfer lassen ihre Schafe dann auf der Weide. Das wäre tatsächlich riesiger Quatsch, weil dann, also auch Krähen sind ja eine große Gefahr für Lämmer. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern war das in den letzten Jahren ziemlich heftig, dass Krähen Lämmer attackiert und auch wirklich getötet haben. Ach was. Und denen die Augen auspicken. Ja. Weil die leichte Beute sind. Okay. So, die gehen dabei. Aber das ist auch so eine. Ja, die Lammzeit, das ist für die Schäfer die anstrengendste Zeit im Jahr, weil da halt wirklich, ne, kannst halt sagen, die Tragezeit ist relativ regelmäßig bei den Tieren und das heißt, die wohnen dann halt 24 Stunden, 7 Tage mehr oder weniger im Stall und helfen den Lämmern auf die Welt. Und dann bleiben sie jetzt halt noch ein paar Wochen drin oder ein paar Monate vielleicht und dann dürfen sie raus. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Ach, siehst du. Und ich dachte, die würden sie auf dem Deich kriegen, weil ich mich dran erinnere, in unserem letzten Urlaub an der Nordsee, da waren nämlich strenge Vorschriften, ob man seinen Hund an den Deich lässt oder nicht. Weil da wäre eben auch so ein Schild gestanden, wenn man Hunde auf den Deich lässt und die dann ablammen, dass das nicht gut sei. Aber wenn du sagst, die würden sowieso im Stall sein und zurzeit die Lämmer kriegen, dann dürfte das doch im Sommer gar kein Problem sein. Naja, aber Hunde haben ja auch so einen Jagdinstinkt. Und wenn die auf die Idee kommen, die Schafe zu hetzen über den Deich, das ist auch nicht gesund. Ist auch nicht, also ist für die Schafe ist es tatsächlich gar nicht gesund, gerade wenn die viel Wolle haben. Dann können die sich auch im Zweifelsfall nicht mehr wieder alleine aufrichten, wenn die zu Fall kommen. Hm. Das ist ganz problematisch und deswegen sollte man Hunde auf jeden Fall anleinen auf dem Deich. Ja, das sowieso, aber das war richtig abgesperrt. Also du durftest dort an den Bereichen nicht mit dem Hund hin. Und bei uns war es so, das war genau gegenüber von unserem Campingplatz, war so ungefähr, ja, ich würde mal so sagen, 1,5 Kilometer, wo Hunde an den Strand durften. Und das war halt dementsprechend auch gerne angenommen worden von den ganzen Urlaubern. Und du konntest eigentlich sagen, Urlauber mit Hund fahren dorthin an den Deich, weil sie dort auch ans Wasser können. Und ein Stück weiter war wirklich ganz streng geregelt, hier keine Hunde. Und da hatte ich eben dieses Schild gesehen und hatte mich da ein bisschen eingelesen. Und da ging es eben darum, dass die dann ihre Lämmer verlieren, wenn die Hundejagd auf sie machen. Sehr, sehr spannend. Und du hast dich da richtig tief eingearbeitet. Ja, genau. So, sehr spannend. Ist jetzt, also wir sind mit einigen Kollegen da dran und ich bin jetzt eben einer von denen, die so als Wolfsexperten gelten. Wenn da irgendwie was zu berichten ist, dann sind wir eigentlich immer, also wir sind so 3 oder 4, die da tief drinstecken und dann halt auch so ein bisschen das qualifiziert einordnen können. Ne? Weil, also es gibt halt so ein paar Sachen, was weiß ich, die Schäfer und auch Jäger und sowas, die sagen halt, der Wolf muss ins Jagdrecht, das kommt immer wieder, diese Forderung. Und dann brauchst du halt jemanden, der qualifiziert sagen kann, ja, könnt ihr ja fordern, bringt aber nichts, weil die EU-Richtlinie halt da drüber steht und ob der Wolf jetzt im Naturschutzrecht steht oder im Jagdrecht steht, dann ist es wurscht. Weil hauptsächlich geht es darum, dass diese EU-Richtlinie umgesetzt werden muss. Mhm. Das weiß aber halt nicht jeder. Und so kannst du dann halt verhindern, dass einfach irgendwas in Anführungszeichen nachgeplappert wird, sondern dann hast du eben ein bisschen qualifizierteres Wissen darum und kannst es halt besser berichten in der besseren Qualität inhaltlich. Mhm, Ja, aber was machst du, wenn du jetzt ein Interview führst mit jemandem, der gegen Wölfe ist und für die Entnahme, für die Tötung, kannst du dann Kontra geben und sagen, ja, so ist es ja dann nicht. Du musst das ja eigentlich, du darfst ja eigentlich nicht Kontra geben, oder? Als Reporter, als Journalist, du musst ja dann. Wir können ja kritisch nachfragen, das ist ja mein Job. Ach so, dann fragst du. Dann ja, na klar. Wandelst du das in eine Frage um. Mhm. Richtig. Mhm, okay. Also okay. Das ist ja die edelste Aufgabe des Journalisten, dass man so Fragen oder dass man, also dass der so, das muss ja das sein, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, ne? Irgendjemand verlautbart irgendwas, keine Ahnung, diese Steuererhöhung ist notwendig, damit wir mehr Kita-Plätze schaffen können, und dann sollst du natürlich im Idealfall einen Reporter haben, der sagt, ja, sie haben ja aber die letzten 3 Jahre nach einer Steuererhöhung keine neuen Kita-Plätze geschaffen, was ist denn das? Mhm. Sowas, ne? Und okay. Das Geld, was sie da eingenommen haben, das haben sie ja mehr für mehr Straßenbau ausgegeben. Mhm. So, um mal ein ganz plattes Beispiel zu nennen, was so wahrscheinlich gar nicht vorkommt, aber das ist ja, im Idealfall machst du das ja mit allen Themen so. Okay. Ja, und seid ihr jetzt dafür auch, sag ich mal, beruhigt ihr die Menschen dann auch durch eure Berichterstattung? Nicht, gell? Nein, das ist so ein emotionales Thema. Wann immer wir was über den Wolf auf der Homepage haben, es gibt ja immer so die Sender sind ja alle auch im Internet, und da geht die Berichterstattung ja weiter. Und da haben wir in kürzester Zeit haben wir 2-stellige Kommentarzahlen oder 3-stellige sogar. Das geht ganz rasend schnell, und da wird ganz, ganz hart diskutiert, mitunter auch mal sehr, sehr unsachlich. Das geht bis hin zu Morddrohungen. Und das kriegst du nicht beruhigt. Die Fronten sind da so verhärtet von den einen, die sagen, der Wolf muss geschützt werden. Auch ein Wolf, der eben so verhaltensauffällig ist wie der eine, der jetzt eben entnommen werden soll, muss geschützt werden. Der macht ja nur, das ist ja nur ein Tier, der folgt ja nur seinem Instinkt. Und die anderen sagen, der Wolf gehört hier überhaupt gar nicht hin. Jeder Wolf, der in Schleswig-Holstein ist, der muss abgeschossen werden. Wir hatten den seit 200 Jahren nicht, und wir wollen den jetzt auch nicht. Es soll sich überhaupt nichts ändern. Und da, also die Kommentare nehmen ab, je sachlicher und je faktenbasierter der Artikel ist. Also wenn wir einen Artikel, hatte ich auch mal gemacht, dass wir irgendwie aufschreiben, wo sich ein spezielles Tier bewegt hat, wie der nachgewiesen wurde, da gab es ganz wenige Kommentare zu. Aber sobald es irgendwie darum geht, dass da irgendwie noch ein bisschen Raum für Interpretation ist, weil eben Schafsriss ist oder irgendwas, dann überschlagen die sich richtig. Da wartet dann auch keiner ab, die DNA-Analyse, ob das jetzt ein Wolf war oder ein Hund, sondern dann wird gleich rumkrakeelt und. Genau, das funktioniert tatsächlich so ähnlich wie mit den Flüchtlingen. Ne? Es ist dann irgendwo, kommt jemand zu Tode, und das ist wirklich leider so, wenn wir von Mord und Totschlag berichten, dann sind die ersten 2 Dutzend Kommentare eigentlich beschäftigen sich damit, warum wir die Nationalität des Täters verurteilen, und dass das ja unter Garantie mehr geworden ist, seitdem Frau Merkel die Grenzen aufgemacht hat, was natürlich beides hanebüchener Unsinn ist. Hm. Aber das kriegst du auch aus den Leuten nicht raus. Ja. Naja, lesen bildet. Ja, Textverständnis. Ich habe irgendwo, ich glaube, war es der norwegische Rundfunk. Ich habe es bei Twitter habe ich das gesehen, ich fand es so fantastisch. Irgendein öffentlich-rechtliches Rundfunkunternehmen hat jetzt eine neue Art der Kommentarspalte etabliert. Und zwar musst du, bevor du einen Kommentar abgeben kannst zu dem Artikel, den du gerade gelesen hast, musst du 5 Fragen zu dem Artikel beantworten, um sicher zu sein, dass du den auch wirklich gelesen und verstanden hast, bevor du kommentierst. Fantastisch. Das ist schwierig. Das kann heute, glaube ich, kaum noch jemand. Textleseverständnis, ganz schwierig. Ja. Ja. Ja, viele sehen sofort rot. Wenn Sie das Thema Wolf hören. Ja, diese Überleitung. Im dänischen Aarhus kann man vielleicht Aarhus. Aarhus heißt das? Ja. Du musst es wissen, du bist näher dran. Kann man vielleicht bald rote Ampelmännchen sehen, und zwar ganz besondere Ampelmännchen, nämlich im Wikinger-Design. Ja, das wäre ja noch wieder was für unsere Ampelmännchensammlung. Ja, oh, also der Entwurf sieht fantastisch aus. Findest du? Ich. Nein, ich finde es ja schrecklich. Was? Ach, ich finde das furchtbar. Ich habe noch gedacht, Mensch, der kriegt den Anti-Designer-Preis von mir ausgehändigt. Ich finde das doch super. Nein. Du hast also ein Ampelmännchen, das also natürlich eine sehr stark stilisierte Version, aber das hat ganz klar erkennbar einen Helm auf, historisch korrekt, ohne Hörner, eine Streitaxt in der Hand und so ein Schild. Und das eine steht nur da und scheint einen Durchgang zu bewachen, und der andere, der hat die Beine gespreizt und ist offenbar in Bewegung, und der grinst auch. Ja, also genau das ist das. Dieses komische Grinsekätzchen da, das finde ich furchtbar, und der andere, der guckt ganz bissig und bös, und als wenn er einen gleich... Der sagt halt, du kommst nicht vorbei. Ja, ich hau dir gleich die rüber, ja, mit meinem Hackebeil hier. Nein, also mir gefällt das überhaupt nicht. Aber passt natürlich zu Aarhus, weil es ja angeblich eine Wikingerstadt ist und das jetzt auch vermarkten will, die ihre Geschichte vermarkten will und die Bedeutung der Wikingerzeit für Aarhus. Ich lern's noch. Und ja, passend auf jeden Fall. Und in Dänemark gibt es bestimmt niemanden, der dagegen krakeelt und sagt, nein, das passt nicht in unser Stadtbild und das ist nicht verkehrssicher und keine Ahnung. Mutmaßlich nicht, nein. Und tatsächlich, also die Wikinger, also halb Dänemark ist ja Wikingerland. Also wir waren jetzt vor kurzem in Ribe, das ist an der Nordseeküste, also auf der anderen Seite des Landes. Aarhus ist an der Ostseeküste, oder zumindest grob. Und da gibt's halt gleich zwei Wikinger-Museen, ne, wo du halt irgendwie historische Funde sehen kannst, wo sie irgendwie so ein Dorf nachgebaut haben und so. Und das, also das steckt da schon sehr, sehr tief in der Landesgeschichte. So wie wir das in Schleswig-Holstein eigentlich ja fast ausschließlich in Heiterbu haben, in der Nähe von Schleswig, haben die das gleich an ganz vielen Stellen, weil die Wikinger halt da in diesem Bereich sehr, sehr zu Hause waren. Okay, ich dachte immer, die kämen von Island, aber bin ich vielleicht falsch informiert. Ja, da waren sie auch, aber kamen ja irgendwo her. Ach so, die kamen aus Dänemark und gingen nach Island, oder die kamen von Island und gingen nach Dänemark? Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, aber ich glaube, dass sie vom Festland zur Insel gekommen sind. Ah, okay. Würde ich jetzt mal vermuten. Und dann sind sie ja auf Kaperfahrt gefahren, soweit sie denn Bärte hatten. Okay. Und dann wurden zwei... Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan, so. Rhein und Lars und Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Okay. Und der arme Jörn? Der hat auch einen Bart. Und was für einen? Und noch ein paar Ersatzbärte, falls das mal nicht mehr funktioniert. Genau. Ich könnte gleich noch irgendwie ein paar bartlose Wikinger mit aufs Boot schleusen. Wobei das historisch ja auch inzwischen widerlegt ist, dass nur die Männer in den Krieg gezogen sind. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, auch wieder die Frage, ob ich den jemals wiederfinde. Und zwar haben sie ein Grab, ein Wikingergrab gefunden, das ganz, ganz imposant ausgestattet war. Da war also ein großer Krieger drin, ein Feldherr richtig, mit ganz vielen Waffen, und er hatte zwei Pferde mit drin in dem Grab, und sie haben gesagt, das muss der Mörderfeldherr gewesen sein. Stellt sich raus, war eine Frau. Ach was. Ja, haben sie anhand der Knochenform und dann später eben auch haben sie irgendeine Analyse, kann man da noch machen, auch nach hunderten von Jahren, an dem man dann feststellen kann, dass das eben kein Mann gewesen ist, der da in diesem Heldengrab bestattet worden ist. Und sie gehen davon aus, also die Person hatte also die Hände auch so im Schoß und hatte da so eine Art wie so ein Spielbrett, und deswegen gehen sie davon aus, dass es also wirklich eine Anführerin war, die im Hintergrund, also die nicht gleich vorne mitgekämpft hat, sondern die im Hintergrund so eine Art Taktikerin war. Okay. Und die also vorher den Schlachtplan entworfen hat, mutmaßlich eben mit so einem Spielbrett. Ach, spannend. Absolut. Das nenne ich mal Emanzipation. Ja, und wie? Also das ist auch noch, ist gar nicht so wahnsinnig neu. Man hat dann schon mehrfach das nachgewiesen, dass auch Frauen mit in den Krieg gezogen sind. Die wurden dann Schildmeiden genannt. Aber dass eine Frau eben auch so hoch in der Hierarchie stand, das gab es bisher noch nicht. Ja, die Wikinger ganz weit vorne. Ja, jedenfalls ganz herzliches Dankeschön an Ispec 1984, der uns das bei Twitter zukommen lassen hat. Das muss ich doch noch nachtragen. für unsere Ampelmännchen-Sammlung. Hatten wir eigentlich uns wegen Karl, fällt mir gerade ein, hatten wir uns da bei Tosan bedankt eigentlich? Habe ich, glaube ich, vergessen. Hast du vergessen? Habe ich vergessen? Ja. War das also von? Wir beide. Okay. Karl, Gartenschau-Maskottchen Karl, hatte uns Tosam geschenkt. Vielen Dank dafür. Er hat es uns nicht geschenkt. Nein, wir haben keinen 1,60 Meter pinken Gartenzwerg. Nein, nein. Haben wir nicht. Ach, du nicht? Mm-mm. Nein, nein. Hier steht er nicht rum. Aber er hat uns einen Link geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Ein Dank geht auch wieder mal an Silke. Die war ja letztes Jahr in Wien unterwegs und da hat sie ja eine richtige Automatentour veranstaltet und hat uns ganz viele Automatenbilder zugeschickt. Wir haben da gesagt, wir nehmen es jetzt nach und nach immer wieder mal einen Automat mit rein. Und in diesem Fall möchte ich gerne den Flaschenautomat erwähnen, einer Brauerei, der im Eingangsbereich einer Wirtschaft steht. Fand ich auch schon interessant, weil wenn du in eine Wirtschaft gehst, dann holst du doch normalerweise dein Bier direkt vom Zapfhahn oder am Tisch sitzend oder so. Aber die haben eben diesen Automaten im Eingangsbereich stehen. Das Faszinierende. Vielleicht zum Mitnehmen. Wenn du dann schon halb besoffen bist, gehst du nochmal raus und nimmst am Automaten noch was mit. Also ein Wegbier. Das ein Wegbierchen. Ja. Könnte sein. Oder auch Fußpilz genannt. Das Pilz, ja genau. Ich muss mal gerade gucken, gibt es überhaupt Pilz? Hanfbier, Wiener Helles, Chili-Bier, ein Weizen, Smoked Porter und ein Weihnachtsbock. So, und jetzt erzähl mir mal, was davon hast du schon getrunken? Gar keins. Du bist doch also eigentlich auch so ein Bierfan, oder? So ein Spezialitäten-Bierfan. Ja, richtig, aber ich habe diverse Craft Beers und sowas auch ständig vorrätig und das ist auch immer ganz großartig, wenn Leute nicht wissen, was sie mir schenken sollen, dann bringen sie Craft Beer mit, das funktioniert eigentlich immer, aber könnte ich von den Sorten, nö, kann ich nicht sagen, dass ich da schon mal was hatte. Bier mit leider Chili? Nein, leider gar nicht. Bier mit Chili stelle ich mir allerdings interessant vor. Von Hanfbier würde ich mir jetzt nicht so viel versprechen und Smoked Porter, das könnte so Richtung Schlenkerla gehen wahrscheinlich, Richtung das Bamberger Bier, dieses ein bisschen rauchige. Wahrscheinlich, ja. Ja, nicht schlecht, scheinen auch recht relativ große Flaschen zu sein oder das täuscht jetzt das Verhältnis. Ja, Silke wird das natürlich auch wieder in die Karte eintragen, die wir bei uns auf der Seite haben, wo man dann ganz genau sieht, wo die Automaten alle stehen. Und sie wird dort auch den Comic-Automat einfügen. Der steht nämlich auch in Wien im Museumsquartier. Ich habe sie dann gefragt, weil ich das Bild jetzt auch nicht unbedingt so zuordnen konnte, wie groß ist denn der Automat? Und sie hat mir dann geantwortet, der müsste dann so ungefähr 22 mal 55 Zentimeter groß sein, was ich doch schon sehr genau empfinde, die Maßangabe. Und die Heftchen, die seien dann 5,2 mal 6,5 Zentimeter groß und die kommen in einer Pappschachtel raus und sind dann Faltcomics. Der Automat selbst, wenn ich den so anschaue, ich würde alles Mögliche dahinter vermuten, Kondome oder Tampons oder sonst was. Also das Design dieses Automatens gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber es steht drauf Comic Shop. Also, und es sind wohl immer drei Stück drin, drei verschiedene, die man dann ziehen kann. Einmal 2 Euro. Ich nehme mal an, 5,2 mal 6,5, das wird dann so ungefähr Pixie-Größe sein, gell? Denke ich mal, ja. Ja. Falt Comics, sehr schön. Den nehmen wir doch auch mit in unsere Liste. Jo, und dann hatten wir im letzten Monat sehr, sehr viel Feedback auf Twitter. Da kam immer wieder irgendwas rein und immer wieder tolle Kommentare und auch teilweise Diskussionen über das ein oder andere Thema, was wirklich sehr, sehr spannend war. Dafür herzlichen Dank. Das war ganz toll. Und unter anderem hat uns der Phaserman einmal geschrieben und hat gemeint, Hamburg hat mich wieder, der Podcast vom Nord-Süd-Gefälle, Folge 54, hat mich erfolgreich vom Einschlafen abgehalten. Danke an Schasen und die Hörmupfel. Das hat mich immer gern sehr gefreut. Ja. Ja, und wo wir gerade bei Twitter sind, würde ich sagen, mache ich auch gleich noch weiter mit unseren neuen Followern. Da ist einmal, okay, Umid Sadek. Habe ich jetzt nicht geguckt, ob das ein deutschsprachiger Name ist. Dann einmal Ziska, einmal Freesia Coast Trail. Die Verkügtheiten folgen uns jetzt und der Florian Weber. Herzlich willkommen. ja, herzlich willkommen zu unseren zahlreichen Qualitätstweets. Das heißt, tatsächlich haben wir dieses Mal wirklich ein bisschen ordentlich was vertwittert, ne? Mit Funken und Wetterbildern und Bieke brennen und so. Ja, ich glaube, wir waren wirklich. Waren wir gar nicht mal schlecht diesmal. Ja. Genau. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass der Markt Oberdorfer Traktorenhersteller Fendt so viele Traktoren wie noch nie verkauft hat im letzten Jahr. Und die Frage Traktoren. Ist, heißt das, dass der Wohnwagenabsatz zurückgegangen ist deswegen? Wahrscheinlich nicht. Diese Diskussion kannst du bald selber führen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also nur als Kontext für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich bin jetzt seit kurzem Teil des Camping-Caravan-Podcasts, weil Sönke da ausgestiegen ist, er hatte keine Lust mehr und dann haben sie mich gefragt. Also liebe Hörer, ihr braucht jetzt nur noch den Podcatcher anschmeißen und irgendwas runterladen, ihr werdet garantiert Jörn hören. Ja, es ist leider so. Also was heißt leider? Ich finde es ja gut. Wenn man in einem Podcast-Mikrofon spricht und dreimal Schasen sagt, dann, dann ist er auch schon da. Popp ich auf. Ach herrje. Also zu 49% habe ich mich sehr darüber gefreut. Also dass es weitergeht und dass du dann noch die zusätzliche Stimme bist, hat mir sehr gut gefallen. Zu 51% bin ich sehr traurig, dass Sönke nicht mehr dabei ist. Ja, ja. Weil das, seine Art und sein Humor und so, ich liebe es ja. Und ach ja, da drücke ich jetzt doch ein kleines Tränchen weg, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, ich war gleichermaßen traurig und erfreut. Also einerseits natürlich freue ich mich, weil Marco ist einfach ein super Typ, mit dem verstehe ich mich total gut. Und mit ihm was zusammenzumachen, das stelle ich mir richtig gut vor. Aber mir wäre es natürlich bei aller Freundschaft dann doch lieber gewesen, wenn Sönke weitergemacht hätte. Dann, also der Podcast, der lebte ja auch so ein bisschen davon, auch von der Chemie der beiden miteinander. So, das fand ich einfach immer ganz, ganz prima. Mal gucken, wie ich das ausfüllen kann. Das sind natürlich sehr große Fußstapfen da. Das glaube ich schon. Also die Chemie zwischen euch wird definitiv stimmen, da bin ich ja absolut überzeugt. Aber so ein Sönke, wie gesagt, er hatte so einen ganz untergründigen Humor und so eine Derbheit und so. Und das fand ich schon immer cool und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen, hallo Sönke, in Memoriam. Super. Und allzeit viel Spaß bei dem, was du jetzt zukünftig in deiner viel zu viel und viel zu großen Freizeit alles so antreibst. Ja, und dir viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. 6 Projekte. Ja, und das ist unglaublich. Du hast überhaupt keine Freizeit mehr. Sieht dich deine Frau überhaupt noch ohne Mikrofon vor der Nase? Ja, doch, das funktioniert noch. Ich bin ja, es sind ja 6 Projekte, an denen ich beteiligt bin, aber es sind ja eigentlich, da sind ja auch 2 halbe mit dabei. Also beim Hashtag Gastini mache ich ja ausschließlich die Technik, da habe ich ja sonst gar nichts mit zu tun. Und beim Camping Caravan Podcast war eines der Werbeargumente von Marco, dass ich mich um sonst weiter gar nichts kümmern müsse, als nur um die Aufnahme. Und von daher bin ich da auch relativ, relativ gut davor und bin nicht so überbeschäftigt mit dem Ganzen. Na, hoffentlich. Zumal wir uns beim Camping Caravan Podcast und ja auch bei Hashtag Gastini, da gibt es ja noch nicht mal einen festen Rhythmus, in dem die Folgen entstehen sollen. Und das ist ja, es wird halt, ja, genauso wie es bisher war, auch weitergehen. So wie es halt passt, kommt eine neue Folge raus. Und das werden so ungefähr 6 bis 8 Wochen sein. Mal gucken, wie wir das halten können. Okay. Jojo. Sehr schön. Also es sind 6, oder? 6 Projekte im Moment. Ja. Okay, habe ich richtig gezählt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ja. Jetzt musst du noch nachziehen, ne? Nee. Das ist immer so, eigentlich so ein Anfängerfehler. Wenn man anfängt mit dem Podcasten, dann ist man der Meinung, man müsste immer mehr und das noch und dieses Projekt noch und dieses Format und das machen und das. Und dann hat man plötzlich irgendwann bei 4 oder so, war bei mir mal zu Ende, wo ich gesagt habe, nee, tut mir leid, Leute, das packe ich nicht mehr. Das wird mir einfach zu viel. Einer oder beziehungsweise jetzt 1,5 mit dir zusammen ist machbar durchaus und macht auch riesen Spaß und möchte ich nicht missen. Aber noch mehr, nee, ich glaube nicht. Mm-mm. Oh, übrigens, um das nochmal zu erwähnen, ich habe auch noch die Hörmupfel. Wenn wir schon Werbung machen hier. Genau. Nee, das passt schon. Gut, dann würde ich sagen. Dann haben wir es wieder. Genau. Du willst noch was ankündigen? Richtig, und zwar wird es im April keine Folge von uns geben, weil ich da nämlich auf Recherchereise bin für den Camping Caravan Podcast. Ich glaub's nicht. Jetzt versetzt er mich jetzt schon. Ich glaub's nicht. Ach nein, das war schon von langer Hand geplant und stand lange fest, bevor Marco mich gefragt hat, ob ich mitmachen kann. Nein, wir fahren in den Herbstferien, den schleswig-holsteinischen, fahren wir mit dem Wohnwagen los. In den Herbstferien, das ist ja noch eine Osterferien, meine Güte, ich bin so urlaubsreif, dass ich schon die Ferien verwechsle. Nee, also das haben wir uns vorgenommen, dass wir unserem Gastini mal so ein bisschen Europa zeigen und wir werden tatsächlich am 1. April den Wohnwagen aus der Halle holen, dann geht er direkt zum TÜV. Da werden dann noch so ein, zwei Kleinigkeiten erledigt nebenbei und am 3. fahren wir los. Und dann geht's durch Belgien und Holland und Frankreich, nach Süddeutschland und wieder nach Hause. Jetzt hab ich's. Du bist erpresst worden. Du bist unter Druck gesetzt worden. Du kriegst deinen Wohnwagen nicht aus der Halle, wenn du nicht beim Camping Caravan Podcast mitmachst. Das war es. Ja, tatsächlich. Marco sagt ja immer, also der achtet ja auch wirklich sehr darauf, dass sein Wohnwagen direkt vor meinem steht. Der schickt mir auch regelmäßig, wenn er sein Ding da in die Halle geschoben hat, dann krieg ich ein Telegram-Foto, wo eindeutig drauf zu sehen ist, wie doll er mich blockiert hat und eingeparkt hat mit dem Ding. Gut, jetzt ist es natürlich auch so, das ist so ein alter Bauernhof. Die Scheune steht eigentlich das ganze Jahr fast leer. Und im Winter machen sie halt, nutzen sie da auch wirklich jeden Zentimeter aus, den sie am Platz irgendwie haben. Das ist auch schon so gedacht, aber sie kriegen es tatsächlich immer hin, dass Markus Wohnwagen direkt vor meinem steht und ich nicht rauskomme, wenn er nicht wegfährt. Hm. Naja, vielleicht kannst du das jetzt gegen ihn verwenden und umgekehrt vielleicht mit Mikrofon irgendwas drohen, dass du dich nicht fürs Mikrofon setzt oder sowas. Apropos, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Richtung Süddeutschland, was versteht ihr unter Süddeutschland? Ich habe ja bei Abby gehört, dass das vielleicht schon Kassel ist, Süddeutschland, aber... Ja, also das ist ja die gängige norddeutsche Definition, ist ja, dass Süddeutschland hinter Hamburg anfängt. Nee, aber wir wollen tatsächlich einen relativ weiten Bogen machen, so, also irgendwo in der Nähe von Amsterdam, in Brügge werden wir sein und dann runter nach Straßburg. Das ist so fast das südlichste, denn von Straßburg aus machen wir einen Abstecher nach Freiburg als eine Art Tagesausflug. Denn einerseits möchte sich Abby da eine potenzielle Uni angucken und andererseits gibt es dort ja den Cheebab. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal besprochen und den möchte ich ja unbedingt ausprobieren, wenn ich schon mal in der Ecke bin. Und dann fahren wir vielleicht nochmal nach Rothenburg ob der Tauber, müssen wir mal gucken, wie es zeitlich hinhaut und dann aber auf jeden schön. Fall wieder nach Hause. Mhm, mhm. Oh, das sind dann so, also ja, meine Frau muss am Mittwoch vor Gründonnerstag wieder zu Hause sein, weil sie natürlich als Pastorin am Osterwochenende ein bisschen was zu tun hat. Mhm. Und da wollen wir dann einfach mal sehen, wie es hinhaut. Aber eigentlich, denke ich, haben wir 14 Tage Zeit für knapp 2.500 Kilometer. Das sollte eigentlich machbar sein. Okay. Ja, schön. Und dann alle in einem Wohnwagen oder wird Vorzelt aufgebaut oder wie läuft das dann? Ja, also im Augenblick ist der Plan, dass wir mal ausprobieren wollen, ob wir zu dritt im Wohnwagen miteinander klarkommen. Mhm. Je nachdem, wie lange wir irgendwo stehen, werden wir sicher auch das Vorzelt aufbauen. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Denn das Vorzelt, was wir haben, das ist halt echt in 20 Minuten aufgebaut. Das ist jetzt nicht die Riesenaufgabe. Mhm. Zumal mit den berühmten Tellerkopfschrauben statt Hering, da geht's noch mal ein bisschen schneller. Und von daher, ja, wir werden uns das mal angucken und es kann natürlich durchaus sein, dass wir dann irgendwie nach der dritten oder vierten Nacht merken, es funktioniert nicht und dann müssen wir halt irgendwo anhalten und noch ein Zelt kaufen. Mhm. Hängt auch natürlich sehr, sehr stark davon ab, ob das mit den Temperaturen irgendwie darstellbar ist. Wenn wir jetzt irgendwie einstellige Temperaturen haben, dann werden wir einen Teufel tun, Abby nach draußen zu verbannen. Na, das klingt spannend. Dann bin ich gespannt, allerdings, was du dann hinterher erzählst oder was Abby erzählt. Und ich erst. Okay, dann würde ich sagen, wir machen Päuschen einen Monat und hören uns dann wieder am 15. Mai. Um 12. Bis dahin. Servus. Tschüss.